from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 58. Wir haben Besserung versprochen, dass die Abstände zwischen den Pods ein bisschen kürzer werden. Jetzt haben wir Sonntag, gar nicht so viel passiert in den letzten Tagen, seitdem wir Folge 57 aufgenommen haben, aber wir beide haben Zeit, wir beide haben Bock, ein bisschen zu quatschen, wissen noch nicht so genau, was wir heute machen werden. Was wir aber mal versuchen wollen, ist zeitgleich zusammen ein Spiel zu gucken, und zwar beziehungsweise ein Viertel. Lakers-Portland haben wir uns vorgenommen von letzter Nacht. Und wenn ihr das cool findet, wenn ihr Lust habt, dass wir sowas vielleicht in Zukunft nochmal öfter machen, dann gebt Bescheid. Und ansonsten wird das, glaube ich, heute ein bisschen mehr Freestyle als sonst. Ja, wir sitzen in Malboa. Hast du Lakers gegen Portland gesagt, oder war das hier die Rote Firewall? Clippers. Das wär schlimm gewesen, wenn die Lakers dieses Jahr in den Playoffs gewesen wären. Ja, ich glaube, wir sitzen, wie gesagt, mit gespannten Augen vom Labor. Ich kenne sogar das Ergebnis auch noch nicht. Ich bin da ein bisschen fundamental anders als du. Sollen wir jetzt einfach mal beide jeweils simultan auf Play drücken, während wir jetzt hier ein bisschen reden, dann geht's nämlich los. Also 3, 2, 1, zack. Wir werden das jetzt nicht so à la Play-by-Play. Ja. Verdammt, okay. Ja, ich bin am Start. Wir werden das jetzt nicht ganz rigoros wie Play-by-Play-Kommentatoren machen. Wir wissen natürlich, dass jetzt nicht alle irgendwie direkt zum Laptop hasten und das Spiel irgendwie streamen. Entweder ihr habt schon geschaut oder habt jetzt keinen Bock, es zu schauen. Ich weiß ja selber noch nicht, wie es ausgegangen ist. Aber wir dachten, wir nehmen das einfach mal zum Anlass, ein bisschen nebenher das Spiel laufen zu lassen und ein bisschen über die beiden Franchises zu reden und ein bisschen genauer vielleicht darauf einzugehen, je nachdem, was gerade an Spielzügen passieren, ein bisschen darüber zu sprechen, mal sehen. Wie gesagt, ein bisschen experimentell. Wenn ihr sagt, hey, das war total scheiße und hat überhaupt keinen Spaß gemacht, wie ihr das gemacht habt, dann dann packen wir das direkt wieder in die Mottenkiste. Deshalb legen wir einfach mal los. Die beiden Teams sind selber auch noch nicht ganz so frisch rausgekommen. Damian Lillard steigt gerade zum Dreier hoch und versenkt ihn mit riesigen Klöten. Fangen wir vielleicht dann schon mal mit dem Backcourt an. Ich habe es eben gesagt zu Beginn. In der regulären Saison 45 Punkte im Schnitt zusammen, Damian Lillard und CJ McCollum. In den ersten beiden Spielen jetzt gegen die Clippers nur 31. Woran liegt das? Ja, nicht so richtig in Tritt gekommen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir hatten es ja in der letzten Folge schon mal bequatscht, dass es Lillard natürlich jetzt über 4, 5, 6, wie auch immer die Serie ausgehen wird, Spiele mit Chris Paul zu tun hat. Dazu vielleicht direkt mal eine interessante Sache. Wir haben Feedback gekriegt von, ich wusste gar nicht, dass man auf Mixcloud kommentieren kann. Aber das scheint zu klappen, denn wie Charlie V hat uns geschrieben, weil wir letztes Mal die Diskussion hatten, ob Chris Paul der beste True Point Guard ist oder nicht. Das passt ja jetzt gerade gut rein. Lillard mit dem zweiten Dreier, diesmal Backstein. Und zwar, wie Charlie V hat geschrieben, Chris Paul soll der beste True Point Guard seiner Generation sein. Okay, akzeptiert, muss ich nicht widersprechen. Der beste True Point Guard seit Isaiah Thomas finde ich jedoch falsch, da ich John Stockton, 15.800 Assists, die meisten in der Geschichte der NBA höher einschätze, und er zeitlich später spielte. In der Verlosung würde ich zudem den zweimaligen MVP Steve Nash werfen. Und Jason Kidd, der auch immer unterschätzt worden ist. Aber Glückwunsch, sehr geiler Podcast, fundierte Positionen, kann sehr viel unterschreiben. Danke. Erstmal vielen Dank für das Lob, und natürlich hast du recht, wir haben da ein paar Leuten wahrscheinlich Unrecht getan. Ja, lass uns doch einfach mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen. Ich glaube, du musst übrigens noch mal kurz auf Pause drücken und 1-2 Sekunden warten, damit wir auch zeitgleich unterwegs sind. Aber absolut. Danke erstmal für den Kommentar. Ich glaube, dass Stockton und Nash da absolut mit reingehören. Sowieso Nash ja mittlerweile, obwohl noch nicht so lange retired und im Ruhestand, mittlerweile schon wieder underrated, wenn man jetzt allein über die Schussqualitäten, die Shootingqualitäten spricht, mit 4, 50, 40, 90 Saisons und so weiter und so fort, auch extrem viele Dreier aus dem Dribbling genommen, also ähnlich schwierige Schüsse, wie es jetzt Steph Curry macht seit den letzten Saisons. Bei bei Jason Kidd muss ich ganz ehrlich sagen, dass der für mich trotz seiner enormen statistischen Macht nicht in derselben Diskussion ist. Jetzt gerade wenn wir noch einen Isaiah Thomas mit dazu nehmen, muss man ganz ehrlich auch sagen, was in den Playoffs passiert ist. Er hat natürlich zwei New Jersey Nets Teams in die Playoffs, in die Finals geführt sogar, die vom Talent her so naja waren, mit Kenyon Martin, Vince Carter, Richard Jefferson bestückt. Was meinst du? Jason Kidd auf derselben Höhe? Ja, nee, ich glaube auch nicht ganz auf derselben Höhe, vielleicht ein bisschen weiter dahinter, so knapp dahinter, aber er kam ja auch erst, so der richtige Erfolg seiner Karriere hat sich ja erst recht spät eingestellt, ne? Also mit der Championship bei den Dallas Mavericks. Was man aber festhalten muss, jedes Team, wo er hingegangen ist, und ich hatte ja sogar mal das Vergnügen, den alternden Jason Kidd in New York zu sehen, jedes Team, wo er hingegangen ist, ist um ein Vielfaches besser geworden, weil er einfach, wenn wir diese Diskussion aufmachen, wer so ein True Floor General ist, dann gehört er da mit Sicherheit dazu, weil er einfach unheimlich strukturiert spielt, sehr überlegt spielt und erstmal seine Mitspieler in Szene setzt, bevor er dann eben selber das Scoring sucht. Wo bist du eigentlich gerade beim Spiel? Ich bin jetzt gerade beim 6:6. Aminu gedankt. Genau, ja, ich auch. Super, alles klar. Ja. Genau. Ja, insofern, also ich glaube, wenn wir so eine Top 5 oder Top 10 aufmachen, dann muss er da auf jeden Fall rein, aber wenn wir es vielleicht bei einer Top 3 belassen, würde ich Jason Kidd vielleicht auch rausnehmen, denke ich. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt gerade nochmal gesehen, in der Zwischenpause, Chris Paul bislang mit 12 Assists und 2 Turnover nur in der Serie. Und das ist halt wirklich eine Sache, die ihn wirklich ausmacht. Meinst du, dass, wenn wir jetzt schon über diese ganze Legacy-Diskussion sprechen, während er zum Dreier hochsteigt, dass ihm es ein bisschen schade, dass er in den Playoffs jeweils mit seinen Teams recht früh gescheitert ist und noch nie im Finale stand und ich glaube auch erst einmal, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, in den Conference Finals? Ja, ich glaube einmal mit er stand überhaupt in den Conference Finals. Ich glaube, er ist doch mit New Orleans nur in die zweite Runde haben gegangen, oder? Die Mavericks mit David West damals noch total und Tyson Chandler komplett fertig gemacht, aber ich glaube, vielleicht haben sie da auch in der zweiten Runde direkt schon verloren. Ja, also ich glaube, das wird seiner Legacy mit Sicherheit nicht helfen, aber wie gesagt, wenn wir die Parallele nochmal ziehen zu Jason Kidd, vielleicht wird's ja dann auch eher der Spätherbst der Karriere, also müssen wir mal gucken, wie das jetzt bei den Clippers weitergeht. Ich meine, das ist ja schon sowas wie so ein Must-Win, ja, katastrophaler Pass jetzt rein auf Blake Griffin gerade, so ein Must-Win, ja, weil ich glaube, wenn wir dann bei den Clippers mal bleiben, wenn das in diesem Jahr nichts wird und sie jetzt in der zweiten Runde rausfliegen würden, dann wird die Diskussion lauter, dass die großen drei, Griffin, DeAndre Jordan und Chris Paul, vielleicht auseinandergebrochen werden. Welche großen drei brechen eher auseinander? Die von den Clippers oder die von Oklahoma City? Oder die großen zwei dann von OKC? Als wenn du Ibaka noch dazu nehmen möchtest, ja, weil da ja noch ein Contract hier dann auch kommen wird nächstes Jahr. Also ich glaube ja, dass Durant nochmal in OKC unterschreiben wird. Also wenn es nix wird mit dieser Saison für die Clippers, dann glaube ich, werden die sich nach diesem Jahr verändern und OKC erst im Jahr danach. Ich glaube aber, dass die großen drei von Cleveland sich in jedem Fall verändern werden, zum Beispiel. Geil, Blake Griffin. Ey, ja, wenn Blake Griffin fit ist, hast du es gerade gesehen, das 8:8? Wenn Blake Griffin fit ist, kannst du den nicht aufhalten, Mann. Gar nicht. Ja, das stimmt. Wo wir jetzt gerade den Blog von DeAndre Jordan gesehen haben, ich hätte dann nämlich noch eine interessante Frage für dich. Können wir noch ein bisschen auf die anderen Spieler jetzt auch zu sprechen kommen, die jetzt in den letzten zwei Tagen dann passiert sind? Welchen Spieler würdest du eher auf der Center-Position haben? Beide so ein bisschen flawed, wenn ich das mal auf Neudeutsch so sagen darf. Hassan Whiteside oder DeAndre Jordan? Habe ich mir auch überlegt. Schwierig, Whiteside vielleicht, weil er jünger ist noch, obwohl DeAndre Jordan ist, glaube ich, auch erst 25 oder 26, ne? Also da ist auf jeden Fall noch bei beiden Luft nach oben. Du hast wahrscheinlich eher so ein bisschen die mentale Schranke, die Professionalitätsfrage, um es mal ein bisschen weniger böse zu formulieren, die bei Hassan Whiteside eben noch mit dazukommt, diese Kindlichkeit, die manchmal wirklich ja dem Team ein bisschen schadet. Was so die öffentlichen Aussagen betrifft, diese ganze 2K-Rating-Geschichte hat das, glaube ich, ganz gut wiedergespiegelt. Während ich ganz ehrlich nochmal sagen muss, Damian Lillard hat einfach so einen hübschen Jumper, Mann. Das ist eigentlich fast schon ab 18, was er da macht. Krass. Aber ja, ich weiß nicht, beiden sind schon recht ähnlich und man muss jetzt mittlerweile sagen, diese ganze DeAndre Jordan, einer der krassesten Defensivcenter der Liga, Narrative ist ja ein bisschen abgekühlt dieses Jahr, da wird ja wirklich ein bisschen realistischer formuliert, dass er ein wahnsinnig guter Help-Defender ist, gerade von der Weakside kommt, aber so im One-on-One ist das auf jeden Fall ein bisschen verbessert. Ja, ich glaube auch, dass Whiteside vielleicht sogar ein Stück weit noch mehr Schüsse verändert von Leuten, die zum Korb ziehen, als das DeAndre Jordan tut. Aber was diese Reife-Diskussion angeht, darf man natürlich nicht vergessen, oder das wirst du ja auch nicht vergessen haben, was DeAndre Jordan mit den Dallas Mavericks angestellt hat. Also das ist vielleicht sogar noch, weil was so Professionalität angeht, eine Nummer härter als das, was Whiteside gemacht hat, denke ich. Bislang. Ich glaube, ja. Da hat er noch ein paar Pfeile im Köcher, der gute Hassan. Ich weiß auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht nehmen wir nochmal so Pick-and-Roll-Defense. Das ist ja einer der wirklich großen, wichtigen Baustellen im Prinzip in der Liga. Das wird immer wichtiger werden, weil gerade auch das Switchen von Spielern, das Verteidigen von mehreren unterschiedlichen Positionen immer wichtiger wird. Und da ist natürlich ein agiler Big Man, der schnell auf den Beinen ist und dazu dann noch irgendwie den Ring beschützt, enorm wichtig für Teams. Insofern würde ich wahrscheinlich momentan noch zu DeAndre Jordan tendieren, wo wir auch gerade sehen, wie er den Schuss von Damian Lillard justiert hat. Was sagst du? Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich. Das leitet uns direkt rüber. Wir sehen nämlich gerade, wie CJ McCollum den Titel für den Most Improved Player, den meistverbesserten Spieler dieser Saison, überreicht bekommen. Im Prinzip war das wirklich ein Award, der schnellste war, was so die Entscheidungen betraf und so, ich habe es eben schon erwähnt, die Narrative in den Medien. Sicherlich einer der schwierigsten Awards zum Tippen, oder? Ja, aber dann auch berechtigt, glaube ich, jetzt für CJ McCollum. Also einmal ist es natürlich so, wenn du so viele Minuten mehr kriegst, dann rückst du automatisch ein bisschen mehr in das Licht der Öffentlichkeit, dann hat er aber auch wahnsinnig gut gescored einfach, das muss man ja schon sagen, und gerade bei Portland, die sich so im Aufbau befinden, ist das natürlich toll, wenn dann irgendwie neben Lillard ein zweiter junger Spieler sich dann entwickelt, also ich denke, dass das war schon relativ früh klar, dass McCollum das auch verdient hat. Ich weiß jetzt nicht so, ehrlich gesagt, wie so ein Most Improved Award, inwieweit der wirklich angesehen ist in der NBA, ob das tatsächlich was ist, was man sich zu Hause in den Vitrinenschrank stellt, vielleicht wenn man noch keine anderen Sachen gewonnen hat, dann okay. Aber wo es natürlich hilft, sind so Contract-Verhandlungen dann in Zukunft, ne? Also wenn du so einen Award mit in der Tasche hast und dich in dem Verein weiterentwickelt hast, dann wird sich das auch auf deinem Kontoauszug niederschlagen, denke ich. Ja, in der Regel, und das ist halt der größte Kritikpunkt an dem Award, deshalb ist er nicht wirklich Fisch, nicht Fleisch, ist, dass es keine genauen Regeln gibt, wer ihn denn bekommt. Und letztlich ist es immer derjenige, der einfach seinen Scoring-Output am krassesten verbessert hat. Wir haben es eben gesehen, CJ McCollum in seinen ersten zwei Saisons 6,3 Punkte kombiniert im Schnitt und letzte Saison oder diese Saison in der regulären Spielzeit dann 20,8 Punkte, was natürlich ein immenser Output ist, aber das liegt natürlich auch viel einfach an der gestiegenen Rolle und an der immens gestiegenen Spielzeit, während andere Spieler, die vielleicht jetzt ihren Punkteschnitt nur marginal verändert haben, ihr Spiel einfach verändert haben. Deshalb ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass Stephen Curry dann auf Rang 3, glaube ich, der Punkte war im Voting und Kemba Walker zum Beispiel auf Rang 2. Beides jetzt Spieler, die Damian Lillard da einen Dreier raushaut. Unfassbar. Insofern, glaube ich, ist es sehr schwierig, diesen Award richtig einzuschätzen. Was mir bei den Clippers gerade auffällt, du siehst unheimlich viele hohe Pick-and-Rolls, ne? Also Blake und DeAndre, jetzt gerade mal eine Einzelaktion von Jamal Crawford, aber Blake und DeAndre warten wirklich vorne an der Dreierlinie und Chris Paul zieht dann auf seine, also Lillard, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber was der da veranstaltet mit einem Hesitation. Er pusht auch schon die Zuschauer. Ja. Siehst halt richtig Bock. Na, was ich sagen wollte, du siehst die beiden großen Jungs eben oben im High Post beziehungsweise echt an der Dreierlinie. Dann Chris Paul geht auf seine beliebte, geiler Pass von Paul, and one? Nee. Auf seine beliebte rechte Seite. Entweder er slasht zum Korb, dann gibt's den Lob auf DeAndre Jordan, der halt reincuttet, oder der Ball wird zurückgespielt, weil Blake Griffin mittlerweile einen ganz guten Midrange-Jumper hat. Insofern ganz beliebtes Spiel bei den Clippers. Ist aber ein bisschen fehlt gerade, ne? Das hängt aber auch damit eben zusammen, dass natürlich jetzt viele Verteidigungen, das haben wir in der COD-Version ganz witzig gehört, dass ich da nach ein paar Bier-Intos versucht habe, Eis, die Defensivtaktik Eis zu erklären, dass halt viele Defensiven jetzt die sogenannte Eis spielen. Das heißt, sie versuchen beim Pick and Roll, ein weiterer Anlauf von mir, das jetzt kurz und knackig zu erzählen, sie versuchen beim Pick and Roll oder den Pick and Roll so zu verteidigen, dass eben der Ball auf die sogenannte kleine Seite oder die kleine Seite des Feldes sozusagen dann gespielt wird, sodass die Passwege länger werden und dann eben die Verteidigung möglichst schnell dann reagiert, um zu möglichen Shootern dann eben oder den Weg zu verkürzen, den sogenannten Closer zu machen. Und dagegen kann man natürlich dann offensiv agieren, indem man einfach einen hohen, zentral angelegten Pick-and-Roll spielt und dann eben an den Seiten immer noch das Spacing zu haben und dann die Möglichkeit, in die Zone dann eben zu penetrieren mit dem Point Guard. Genau, das ist so ein bisschen die Taktik dahinter. Bisschen viel Einzelaktionen gerade, finde ich. Also Lillard ist natürlich geil mit so einem Pull-Up-Dreier irgendwie 1,5 Meter hinter der Dreierlinie, aber Jamal Crawford dann unheimlich viele schwierige Pässe. Ja gut, ich muss dazu sagen, wenn du die Clippers bist, du hast einen extrem komfortablen 2-0-Vorsprung. Insofern musst du da einfach mit dem Mindset reingehen, den Pace nicht so schnell werden zu lassen und ruhig bis zum vierten Viertel das Spiel eng zu gestalten und dann zu gucken, was du halt möglichst den Sieg davon trägst. Ich glaube, dass da jetzt eher der Druck auf Portland liegt, während wir hier in der Wiederholung gerade den krassesten Moment in der Karriere von Damian Lillard sehen, wie er den Game-Winner Game-Winning-Dreier gegen die Houston Rockets versenkt hat, das zu ins Gesicht von vielleicht dann auch der Serious-Schuss war im Prinzip. Meine Frage dazu, wo wir auch gerade seine Statistiken sehen, Damian Lillard oder Brandon Roy bislang, wenn du jetzt nur die Karrieren bis jetzt nimmst? Ja, schon Damian Lillard, ne? Würde ich sagen. Also Brandon Roy ist halt, konnte ja nie so richtig explodieren aufgrund seiner Knie. Und Damian Lillard ist, glaube ich, was jetzt, also alleine auch was so die öffentliche Präsenz angeht, sein Vertrag mit Adidas, dann der Game Winner, den wir gerade gesehen haben, dann die All-Star-Selection, glaube ich, ist auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin, dass bald keiner mehr von Brandon Roy sprechen wird in Portland. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch echt für Damian Lillard oder zu Damian Lillard gehen, vielleicht ein bisschen unter Vorbehalt. Wir schicken uns ab und zu immer noch irgendwie Nachrichten und sagen, hey, wie schnell die Leute vergessen. Insofern muss man da immer erstmal einmal tief durchatmen und vielleicht sich nochmal ein paar Highlight-Reads angucken und Statistiken anschauen, weil Brandon Roy war natürlich für 2 Jahre offensiv, muss man ja leider sagen, in seiner frühen Prime eine unfassbare Force, was das offensive Spiel betrifft, während wir Wahnsinn das dominanteste Play der Clippers genau sehen, das nämlich den Lob von Chris Paul auf DeAndre Jordan. Und das ist natürlich schwierig, aber es ist schön zu sehen, dass Portland halt so schnell den Übergang dann geschafft hat, nach diesem ja tragischen Ende der Karriere von Brandon Roy, sozusagen den Staffelstab als Franchise-Player dann direkt nahtlos übergegeben hat. Wobei in der letzten Saison, wo dann ja Brandon Roy schon im Prinzip done war, das war dann auch in den Playoffs zu sehen gegen Dallas, wo dann nochmal ein Spiel entschieden hat, das war dann 2011, wo Dallas dann letztlich den Championship-Run gehabt hat, da hat Brandon Roy nochmal irgendwie 18 Punkte im vierten Viertel gemacht, da war glaube ich dann Damian Lillard gerade Rookie, kann das sein? Ja, war dann schon in der Liga. Und da war das nochmal so ein Aufbäumen, aber danach war im Prinzip komplett klar, dass Damian Lillard der Franchise-Spieler wird. Natürlich mit einem Übergang von LaMarcus Aldridge, aber ich glaube, das hat man generell schon gesehen. Ja, es hätte Brandon Roy natürlich geholfen, wenn es eben nicht nur diese 2 Jahre gewesen wären, sondern vielleicht 3, dann nochmal irgendwie ein Playoff-Moment, der einem noch ein bisschen mehr in Erinnerung bleibt, so wie man gerade die Highlights von Damian Lillard gesehen hat, aber die Verletzungen haben leider ihren Teil dazu beigetragen. Bisher ein sehr low-scoring Game, ne? Also viele, viele irgendwie, ja, wie sagt man das denn, so unnötige Fehler, ein paar Turnover, 19-19 steht es jetzt, 37 Sekunden. And Portland geht auf 2-for-1, ne, 3, jetzt, ja gut, das Foul an Chris Paul, damit die Transition unterbrochen wird. Auch ein Spieler, der sich diese Saison ein bisschen positiv entwickeln konnte, der ein bisschen mehr Spielzeit auf dem Flügel bekommen hat. Ich glaube, ein Spieler, der durchaus sehr interessant ist, einer dieser Prototypen, kann durchaus 2, vielleicht sogar 3 bei kleinen Small Power Forward Positionen verteidigen. Wird sicherlich auch einiges an Geld bekommen, wenn er Free Agent wird. Ich glaube, das ist so gerade dieser typische Spieler, der dann enorm viel Geld bekommt, wo man dann wirklich sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kent Bazemore ist ein weiterer dieser Spieler. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal im Pod gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt das Team sein würde, was ihn bezahlt, aber da gibt es einige Bazemore. Die. Ja, Kent Bazemore kriegt zwischen 12 und 15 Millionen. Furchtbar. Naja, das ist mir übrigens aufgefallen, das ist gar nicht mal nur so im, also beim Basketball ist es jetzt wegen dem Salary Cap natürlich, weil der hochgeht, aber im Fußball ist es gerade recht ähnlich, ne? Wenn du mal überlegst, dass die durch den TV-Deal, was ja auch der ausschlaggebende Grund jetzt für den steigenden Salary Cap in der NBA ist, durch den TV-Deal der Premier League, was da mittlerweile für Preise aufgerufen werden, da hast du eben dann auch, ich hatte da letztens eine Diskussion drüber mit einem Kumpel von mir, wo es um Borussia Dortmund ging. Und wir gesagt haben, okay, so jemand wie Aubameyang, was machst du denn, wenn dir jemand irgendwie 70 Millionen oder so für so jemanden bietet? Aber 70 Millionen sind nicht mehr 70 Millionen wie noch vor 2-3 Jahren. Ja, das stimmt. Ne? Und das ist im Basketball ja genauso. Also, dass du sagst, irgendwie, ja, so ein Ken Bazemore hätte ich gerne im Team, aber du musst jetzt schon für einen durchschnittlichen Spieler 10 Millionen plus in die Hand nehmen. Das ist schon ja, entscheidend. Der entscheidende Unterschied nach wie vor ist ja, dass paradoxerweise in dem kapitalistischen Land dieses Planeten es im Profibasketball das Collective Bargaining Agreement gibt und eine enorm starke Gewerkschaft. Im Prinzip so die einzige Industrie in Amerika, wo das noch der Fall ist, nämlich dann die Spielergewerkschaft. Und da ist ja festgelegt, wie viel Prozent des Revenue, wie viel Prozent des Umsatzes direkt an die Spieler gehen müssen in Form von Spielerverträgen. Und das ist natürlich enorm. Das heißt, wenn der Gesamtumsatz in der Liga steigt, dann steigt automatisch zwangsläufig dann auch das Spielergehalt, das durchschnittliche. Und das ist beim Fußball natürlich noch eine Entwicklung, die ein bisschen langsamer geht. Mhm. Ich glaube, das wird dann schon sich langsam anpassen, aber das ist nicht zwangsläufig so, dass das dann direkt miteinander einhergeht. Ich glaube aber, das ist in der NBA noch nicht verhandelt für die nächsten Jahre, oder? Ich glaube, der bleibt gleich. Das ist, soweit ich weiß, 55% des Revenues. Ja, aber haben die nicht mal, oder wurde nicht vor Anfang dieser Saison, als so diese Salary Cap Diskussion hochging, auch mal von einem potenziellen Lockout gesprochen, weil eben die neuen Revenue Shares noch nicht verhandelt sind? Ich habe da irgendwie noch sowas im Ohr. Ich kann mich aber jetzt nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Ja, im Prinzip steht der neue Lockout, wenn ein neues Collective Bargaining Agreement ausgehandelt werden muss zwischen der Liga und eben der Spielergewerkschaft, ja, direkt vor der Tür. Die neue Vorsitzende der Gewerkschaft, ich glaube Michelle Roberts heißt sie, hat ziemlich Haare auf den Zähnen. Ich finde das immer ein bisschen komisch und befremdlich, wenn ich sie irgendwie in Interviews höre, weil sich das doch sehr nach Konflikt anhört und wir als Fan wollen möglichst wenig Konflikte, weil das heißt weniger Basketball. Ja. Aber gut. Ist auch gut, dass wir gerade darüber sprechen, weil es steht einiges an Junk auf dem Feld. Cole Aldridge spielt gegen Chris Kaman. Paul Pierce, Chris Kaman. Cole Aldridge postet gegen Chris Kaman gleich auf. Pass auf, jetzt zieht er sich. Nee, da Paul Pierce kriegt jetzt die Kugel. Seit Chris Kaman den deutschen Pass hat, du weißt auch, welche Stadt ist jetzt ein Karlauer, den ich raushaue, aber du weißt auch, welche Stadt in dem Pass drin steht? Nein. Neandertal. Das wäre nur passend. Ich habe hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also wir haben echt noch einiges drüber zu quatschen. Jetzt vor allem, was die beiden Teams und die beiden Franchises betrifft. Deshalb frage ich dich jetzt gerade passend, wo Paul Pierce an der Freiwurflinie steht. Ich habe mir nur annotiert, Paul Pierce, wieso? Wieso hat Paul Pierce nicht letztes Jahr gesagt, okay, dann war's das jetzt? Ich frag mich, es ist immer so ein schmaler Grat. Wann Legenden halt trotzdem noch Bock haben und vielleicht so im Team was mitgeben wollen, aber was sie dann wirklich aufs Parkett bringen, weil Paul Pierce hätte dieses Jahr auch tatsächlich Donuts backen können irgendwo. Mhm. Nein, sei vorsichtig, ne? Ich habe da auch schon mal den Fehler gemacht von einem Jahr, dass ich gesagt habe, das war vor einem Jahr, jetzt ist er wieder ein Jahr älter. Chris Kaman swished und swished und swished. Number one Option gerade in im Second von Portland. was ich bei solchen Spielern wie Paul Pierce ein bisschen schade finde, dass du ihn jetzt oder dass Basketballfans, die jetzt langsam in die NBA oder zu Fans werden, sage ich mal, so in den letzten Jahren, die haben das nicht mehr vor Augen, was er in Boston alles gemacht hat. Also für mich wird Paul Pierce immer mit Boston verbunden sein, aber er hat in den letzten Jahren jetzt viel zu viel rumprobiert. Also da war dieser unsäglich katastrophale Auftritt und wieder Cayman. Und ein Airborne. dieser unsägliche Auftritt bei den Brooklyn Nets, wo er mit Kevin Garnett zusammen von Boston hingegangen ist, dann dieses Rumprobieren, was ja eigentlich noch ganz gut geklappt hat in Washington, jetzt der Wechsel zu den Clippers, das finde ich immer ein bisschen doof. Also wenn so eine Legende wie er einmal vielleicht das Team verlässt und woanders hingeht, okay, aber wenn man dann seine Karriere beendet, finde ich, dann sollte man entweder es dann auch bei einem Wechsel belassen oder eben nochmal zu seinem Verein, zu seinem Heimatverein zurückgehen für irgendwie 3,50 Euro im Jahr. Aber jetzt, dass er irgendwie schon drei Teams in den letzten 3 Jahren hatte, das finde ich auch irgendwie ein bisschen schade. Also ja, gerade deswegen, definitiv, weil man sich dann an seine Legacy nicht in Boston erinnern wird, sondern die jüngeren Basketballfans kennen ihn entweder aus Washington, aus Brooklyn oder aus L.A. Und das hat eben KG anders gemacht, ne? Also ich meine, gut, klar, letztes Jahr hat er für Washington noch ein Spiel in den Playoffs gewonnen, Paul Pierce, aber KG hat dann gesagt, gut, dann gehe ich jetzt eben zu den Timberwolves und bin ein bisschen der Mentor von Karl Anthony Towns und von den anderen jungen Spielern. Und ich meine, wenn du dir die Bank anschaust von den Clippers, da gibt's keine jungen Spieler, die Paul Pierce irgendwie mentoren könnte. Da gibt's dann höchstens irgendwie Jeff Green mit seinem vermeintlich ewigen Talent. Und das war's dann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er noch näher dranhängen wird und ob ich es gut fände, wenn er es tut. Ja, das ist genau das, was ich meine. Also entweder geh nach Hause, so wie Garnett das gemacht hat, und kümmere dich halt um so ein paar junge Spieler und das ist ja auch schon so mit dem Auge geschielt auf einen Posten nach der Karriere, der irgendwie im Management ist von Garnett. Und das hätte Pierce ja locker bei den Celtics auch machen können. Irgendwie so ein bisschen Marcus Smart, Avery Bradley und Jay Crowder beibringen, wie man sich in Clutch-Situationen verhält, wie man mit wie man einfach professionell mit Drucksituationen umgeht. Da kann man wahrscheinlich von ihm wie von wenigen in der NBA lernen. Aber nochmal so eine Rundreise durch die Liga zu starten, ist irgendwie schade. Jetzt läuft gerade CJ McCollum heiß. Ja, gerade nachdem endlich Chris Kaman Ballverbot bekommen hat von seinem Teamkollegen. Was steht nicht sonst noch auf der Liste? Gibt's ein Team, was fieser gedraftet hat, was so die großen Picks betrifft, als Portland? Natürlich muss man mit Sam Perkins anfangen. Portland hätte eine Chance gehabt, den GOAT, den Greatest of All Time, zu draften, hat sich aber für den langen weißen Mann entschieden und haben im Prinzip denselben Fehler nachher nochmal gemacht, als sie Greg Oden anstatt von Kevin Durant gedraftet haben. Ja, und dann die Geschichte halt mit Brandon Roy, da kannst du jetzt nichts für. Dass Brandon Roy wäre halt ein mehrjähriger All-Star auch geworden, oder über viele Jahre hinweg ein All-Star geworden, wäre nicht verletzt gewesen, wäre, aber das sind schon 3 hohe Picks, die halt in die Hose gegangen sind. Ne? Also ich glaube, dass mit Bill Walton, kannst du ja auch sagen, Bill Walton direkt sich zweimal die Füße gebrochen, aber das, ich glaube, bei Bill Walton und bei Brandon Roy, das sind so Sachen, die sind während der Karriere passiert, das waren großartige Spieler, aber bei Sam Perkins und bei Greg Oden, da gab es ja rote Flaggen, die im Prinzip so groß waren wie die Paint. Ja, also gerade Greg Oden, dass man tatsächlich Durant nochmal ziehen lässt, das hätte ich auch nicht gedacht, und Jamal Crawford, nee. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, stimmt. Also es ist schon mit Sicherheit eine der Franchises, die mit am unglücklichsten gedraftet haben, wenn wir mal aus der jüngeren Vergangenheit die Philadelphia 76ers vielleicht rausnehmen, mit Joel Embiid zum Beispiel, oder mit Okafor, der in dieser Saison zwar ganz ordentlich gespielt hat, aber mehr dafür aufgefallen ist oder dabei aufgefallen ist, wie er, und Dreier von Pierce nicht, mehr dabei aufgefallen ist, wie er sich irgendwie vor Clubs Schlägereien geliefert hat. Also, aber Portland ist da mit Sicherheit in der Worst Draft History ganz oben zu nennen. Und wieder Einwurf von Chris Kaman. Ja, wir müssen jetzt aufhören, das Spiel zu kommentieren, bis Chris Paul wieder aufs Parkett kommt oder Blake Griffin, einer von beiden. Außer CJ McCollum wischt jetzt vielleicht wieder ein Dreier. Ja, und dann hatten sie natürlich auch noch eine andere Zeit, wo sie nicht mehr die Trailblazers waren, sondern eben den ganz besonderen Spitznamen hatten, die Jayblazers nämlich, was ja selber noch so ein eigenes Kapitel war. Es ist ganz amüsant gewesen. Ich hatte einen der Vertical Podcast gehört, wo Detlef Schrempf tatsächlich dabei war, ein bisschen gequatscht hat. Und, oh, geil. der ja auch noch Teil dieser Geschichte dann war. Und man hat wirklich bei ihm gehört, dass er das ein bisschen bereut hat und genauso denkt, dass Scottie Pippen das bereut hat, dann noch bei diesem Team unter Vertrag gestanden zu haben, dass die großartigen Personen wie Bonzi Wells, Jermaine O'Neal und Rasheed Wallace hatte, wo dann tatsächlich Spieler ihre Coaches geschlagen haben und für ein Spiel suspendiert worden. Also das war schon ganz abenteuerlich, was da passiert. War nicht Damien Stoudemire damals auch noch da? Damon. Ja. Auch, ne? Mickey Mouse. Ja. Ja, stimmt. Hier sehen wir nochmal gerade die beiden Statistiken. Also das ist wirklich ein Backcourt, auf den die Portland Trailblazers jetzt in den nächsten Jahren aufbauen können. Beide sich super entwickelt. Jetzt brauchst du eigentlich dann wirklich irgendwann nur nochmal jemanden auf der 3 oder auf der 4. Ich weiß nicht, ob die Jungs, die sie jetzt gerade da haben, ob die sich dahin entwickeln werden, aber mit dem Backcourt kannst du schon die nächsten 5 Jahre bestreiten. Mason ja, Plumlee, sie haben halt viele Leute, die jetzt in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich jetzt entweder den Sprung machen müssen, in Plumlee, in Ed Davis, in Aminu, das sind alles so Spieler, die noch nicht fertig sind in ihrer Entwicklung. Im Prinzip haben wir auch alle gedacht, dass es erstmal wieder ein weiteres Rebuilding-Jahr wird. Insofern, wir sind aber, glaube ich, einer Meinung, wenn wir sagen, dass bringt die Spieler ungemein nach vorne, jetzt eben in den Playoffs zu stehen und diese Erfahrung zu sammeln, auch wenn es jetzt vielleicht ein Sweep werden sollte oder auch nicht. Steht momentan 36-28 für Portland im Mitte des zweiten Viertels. Insofern, klar, man muss da einfach ein bisschen draften, vielleicht auch ein bisschen clever draften. Myers Leonard zum Beispiel, ja auch ein hoher Lottery-Pick war, ist noch nicht zu dem Spieler geworden, den man sich erhofft hatte, so als großen schießenden Big Man, Stretch-Fünfer, wenn man so will. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das eher nichts werden wird. Insofern, da muss man schon nachlegen. Das jetzt allein reicht nicht, diese beiden Spieler zu haben, aber es gibt sicherlich schlechtere Talentsituationen in der Liga. Was sagen wir denn zu den Clippers? Also nehmen wir mal an, es wird dieses Jahr nichts. Sie kommen in die zweite Runde, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, und fliegen in der zweiten Runde in 6 Spielen raus. Wer von den großen dreien, also dass irgendwas passieren wird, glaube ich, sind wir uns beide einig, oder? Das ist dann Jahr 4 oder Jahr 5 sogar. Ich glaube Jahr 4 dieses Projektes mit um die drei Jungs, Paul, Jordan und Griffin aufzubauen, und wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann wird irgendwas passieren müssen. DeAndre Jordan hast du gerade einen riesigen Vertrag gegeben. Blake Griffin, eigentlich als wenn er fit ist, der vielleicht sogar beste Vierer in der Liga, unantastbar. Chris Paul wird halt ein bisschen älter. Wäre er der Erste, der weichen müsste? Du kannst eigentlich keinen Chris Paul abgeben. Das ist halt das Problem. Und gerade in einer Liga, die so von Point Guards abhängt, Point Guards, die das Spiel gestalten können, die den Pick and Roll laufen können, und auch Point Guards, die verteidigen. Chris Paul ist immer noch einer der besten Two-Way-Player in der gesamten Liga. Was wir uns da mal nicht vertun. Insofern, klar, wenn du jetzt perspektivisch denkst, du müsstest natürlich im Gegenzug einen überdurchschnittlichen Point Guard zurückbekommen. Weil du kannst jetzt nicht warten, bis du irgendwie einen draftest, der dann halt 3 Jahre braucht, bis er damit dabei ist. Insofern müsste das schon diesen Win-Now-Modus halt weiter fortführen, weil auch Blake Griffin damit sicherlich jetzt nicht zufrieden wäre, nochmal schön 2 Jahre in den Rebuild zu gehen. Dafür ist das Team auch nicht aufgebaut. Da müsstest du im Prinzip ganz einige andere Spieler, die Crawfords und JJ Reddicks dieser Welt dann im Prinzip auch mit abgeben, und das wäre dann schon ziemlich großer Rebuild. Ja, ich glaube einfach, dass du dir tatsächlich dann was anderes einfallen lassen musst, weil mit dem Team und auch selbst wenn du jetzt nur in Anführungsstrichen die Rollenspieler auswechselst, also wie zum Beispiel ein Jeff Green oder Austin Rivers irgendwo anders hin verschiffst und dir da neue Leute dazu holst, dann wird es trotzdem in dem Fenster, was die drei Jungs haben und vor allem Chris Paul mit auch schon Anfang 30, meiner Meinung nach nicht reichen, um ernsthafte Konkurrenz für die Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, wenn sie denn so zusammenbleiben, oder auch die San Antonio Spurs darzustellen. Und bleibst du dann dabei und sagst, ja, eigentlich sind jeder von den dreien auch individuell so gut, dass ich es mir nicht leisten kann oder dass ich nicht den gleichen Wert zurückkriegen würde für einen von den dreien, deswegen bleibe ich mit denen zusammen, musst aber dann Gefahr laufen, dass die nächsten 3 Jahre eben auch ohne Titel laufen. Ja. Ich weiß schon, wo du darauf hinaus möchtest. Du möchtest mich jetzt bloßstellen und gleich die SMS vorlesen, beziehungsweise so oldschool sind wir nicht drauf, die WhatsApp-Nachricht, die ich dir geschickt habe, wo ich nämlich gesagt habe, du kannst halt einfach nicht Blake Griffin traden. Aber dadurch, dass wir jetzt 5 Minuten drüber gesprochen haben, bin ich natürlich soweit, jetzt zu sagen, ja, eigentlich wäre the odd man out, derjenige, der es dann tatsächlich gehen müsste, tatsächlich Blake Griffin. Weil du hast dann einen dominanten Defensivcenter, den du eben brauchst, einen Ringbeschützer, einen Point Guard, dann brauchst du im Prinzip den Flügelspieler. Die Frage ist, für wen du ihn dann aufgibst. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Gibt es so viele Flügelspieler in der Liga, die du abgeben würdest? Melo kannst du traden. Ja, aber dann stehst du ja vor dem gleichen, also vor einem ähnlichen Problem. Ich glaube, wenn du Melo gegen Blake Griffin tauscht, dann wird das dein Championship-Fenster nicht unbedingt weiter aufmachen im Vergleich mit den anderen Teams. Was ist denn... Boston ist ja immer so gerne genommen. Was ist denn mit dem Brooklyn First Round Pick, der ja wahrscheinlich ziemlich weit oben landen wird, und Jay Crowder plus noch irgendein anderes Aas? Macht dich das glücklich als Doc Rivers? Nee. Da musst du locker nochmal einen First Rounder mit reinlegen. Ja, die beiden. Sagen wir die beiden Brooklyn Picks. Beide Brooklyn Picks, die potenziell auf jeden Fall beide Lottery Picks sind. Der eine sogar jetzt ziemlich hoch. Und Jay Crowder noch, damit du sofort auf der 3 angreifen kannst und das auch. Ja, plus irgendwie eines der Point Guard Opfer, die vielleicht in 4 Jahren gut werden würden. Also Terry Rozier, James Young. Apropos Boston, das wollte ich sowieso noch mit dir bequatschen. Wir haben letztes Mal in dem Pod gesagt, dass Boston ein ziemlich großes Problem haben wird, weil sie eben nur eine richtige Scoring-Option haben in Isaiah Thomas. Und diese Scoring-Option in seiner Person hat es uns aber mal ordentlich gezeigt, ne? Wo wir jetzt, das stimmt, und auch Dennis Schröder hat Isaiah Thomas gezeigt, hat ihm nämlich schön ins Gesicht gepackt. Mal sehen, was die Liga da noch macht. Es wurde gesagt, dass das nochmal reviewed wird. Klar, 42 Punkte hat er erstmal komplett die Halle irgendwie. Ganze Arena auf links gedreht. Ja. Aber das war auch cool. Ehrlich gesagt, ich habe mich auch gefreut, wo wir jetzt schon dabei sind, so ein kleines Recap zu machen, dass Charlotte dann eben gewonnen hat und die Serie jetzt verkürzt haben auf 2-1. Das macht natürlich mehr Spaß, weil die anderen Serien, ich weiß jetzt noch nicht, wie das Spiel, das wir uns gerade anschauen, ausgegangen ist, die anderen Serien ja wahrscheinlich eher schneller vorbei sind. Glaubst du denn, die beiden Sieger, also sowohl von Boston als auch von Charlotte, haben irgendeine Implikation jetzt auf den Ausgang, oder ist das so mehr... Touché. Wie wir es vorher, ja, ne, weiß ich ja nicht. Also es kann ja durchaus sein, dass die auch beide ihr zweites Heimspiel gewinnen. Dann wird es natürlich zu einer richtig spannenden Serie. Aber normaler, ich würde jetzt mal eher davon ausgehen, dass es Ergebniskosmetik hört sich so negativ an, aber ich würde trotzdem bei meinen beiden Tipps bleiben. Ein Achtungserfolg. Ja, Achtungserfolg, schönes Wort, ja. Achtungserfolg. Ja. Ich würde trotzdem bei meinen Tipps Miami beziehungsweise Atlanta bleiben. Ja, ich denke auch, die beiden Verletzungen, Batum und Bradley in dem Fall, sind halt einfach enorm groß und eine große Hürde, die es zu überwinden gilt für die beiden Teams. Ich glaube, das wird sehr schwer. Wenn ich ein Team nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich Charlotte sagen, weil Miami mich offensiv noch nicht so überzeugt hat, wirklich das Tempo so krass zu gehen, was sie in den ersten beiden Spielen gezeigt haben, wenn auch Lul Deng fantastisches Spiel gezeigt hat. Charlotte ist jetzt defensiv so wirklich Charlotte gewesen im dritten Spiel und konnten sogar auch eine, glaube ich, 4 von 19 Nacht von Kemba Walker wirklich recht gut kompensieren. Ja. Hatten nur 4 Turnover. Der Playoff-Rekord für die wenigsten Turnover pro Spiel wäre tatsächlich 3 gewesen. Ach echt? Und weißt du, welches das 4. Turnover war von Charlotte? Nee. Als sie den Ball festgehalten haben und willentlich einen Turnover begangen haben, 5 Sekunden vor Schluss. Ja, geil. Ja gut, das ich heißt, glaube, mit der Statistik hätte Clifford da gerufen, schießt den Ball, dann hätten sie den Rekord sicher gehabt. Also das nur mal als Vergleich, wie gut sie defensiv oder wie gut sie offensiv waren und wie wenig sie den Ball verloren haben, wie diszipliniert sie gespielt haben. Und das war tatsächlich das Charlotte-Team, was in der zweiten Hälfte der Saison oder nach dem All-Star-Game so einen großen Push gemacht hat. Mhm. Wieder der Lob auf die Andre Jordan. Das ist einfach nicht zu verteidigen. Das ist einfach überhaupt nicht zu verteidigen. Ja, CJ McCollum, ich weiß gar nicht, müsstest du eigentlich mal gucken in die Statistiken. Ich darf mir noch nichts angucken. Ist ziemlich heiß. Nimmt 44, Schüsse über Schüsse. 30 mittlerweile, noch 2 Minuten zu gehen. Die Pace, wahnsinnig langsam. Ach fuck, jetzt ist mein Stream unterbrochen worden. Ihr habt jetzt die ganze Live. Was für ein Abfuck. Welche Minute bist du? Wir setzen einfach jetzt mal aufs vierte Viertel, würde ich sagen, wenn du jetzt gleich wieder da bist. Fangen wir einfach an, vierten Viertel. Okay, ich also gibt's Bescheid. Okay, dann machen wir das. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, die ich auch dich fragen möchte zu den Clippers. Die Clippers waren lange Zeit der Laughingstock der Liga, vor allem, weil sie eben einfach nicht gewinnen konnten. Sie hatten teilweise ganz ganz gute Teams, vielleicht sogar wirklich akzeptable Teams. Ich erinnere mich da so an die Corey McGaddy, Elton Brand Teams, die aber nie was gewonnen haben. Würdest du sagen, dass es sowas wie dieses Can't Win Stigma gibt, dass Teams einfach nicht Erfolg haben und könnten so, die Brooklyn Nets dazu werden über die nächsten 8 Jahre? Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, dass es sowas gibt. Guck dir mal in der Bundesliga Bayer Leverkusen an. Das ist genau das gleiche Ding. Aber die Clippers haben natürlich den Nachteil gehabt, dass sie wurden ja auch nie richtig ernst genommen, weil sie eben im Schatten des großen goldenen, lilanen Bruders immer gespielt haben. Denen konnte eigentlich nichts Besseres passieren, als dass die Lakers, was ihr Personal angeht und was ihre Teamstruktur angeht, so wirklich in die Kacke gegriffen haben in den letzten Jahren. Anders kann man es ja wirklich nicht sagen. Und mit der Verlängerung von Kobe Bryant dann auch mit dem Salary Cap ziemlich schnell klar war, dass da auf 2-3 Jahre auch nichts Anständiges passieren wird. Insofern konnten sich da, glaube ich, auch so ein bisschen freischwimmen. Und der Markt in LA ist ja generell ziemlich, auch was die TV-Einschaltquoten angeht, beziehungsweise dann auch diese National Games, ziemlich breit gefächert, also die gesamtamerikanische Öffentlichkeit hasste. Und dann haben sie es ziemlich schlau gemacht, finde ich. Also dann waren sie natürlich nochmal negativ in den Schlagzeilen mit der ganzen Rassismusdebatte Donald Sterling, ihres alten Owners. Aber sie haben sich relativ früh, als Blake Griffin gedraftet worden ist, als Lob City verkauft und dann eben dieses Showtime Lakers durch Lob City so ein bisschen Marketing, PR-technisch versucht anzugreifen. Super spektakulär, wenn auch nicht immer erfolgreich gespielt in den ersten Jahren. Und mittlerweile dann auch durch, wir sehen hier gerade, oder ich sehe gerade, ich weiß jetzt gar nicht, wo du gerade bist, in der im Huddle, wie Doc Rivers gerade rumschreit. Ja, wir sind zwar gleich. Sehr gut. Dann auch mittlerweile echt große Namen im Team, was den Lakers natürlich jetzt durch den Weggang von Kobe Bryant einfach abgeht. Und deswegen wird aus diesem ungeliebten, hässlichen Endline so langsam ein Team, was auch anständige Beachtung findet. Es fehlt aber natürlich noch der Erfolg. Also das ist wieder die Diskussion, die wir gerade schon geführt haben. Wenn jetzt mit Lob City, Paul Griffin und Jordan da nichts bei rumkommt, dann wirst du dir über Jahre hinweg dafür nichts kaufen können. Ja, dieses Stigma ist tatsächlich noch nicht weg. Und das ist ja wirklich, wir haben da im letzten Podcast drüber gesprochen, in Amerika häufig so, diese vermeintliche Erfolgslosigkeit, alles oder nichts. Und so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, vor allem im Hinblick auf das scheinbar übermächtige Team oder Duo aus San Antonio und eben aus San Francisco beziehungsweise Oakland. Insofern wäre es wahrscheinlich schon ein riesiger Erfolg, wenn sie in die Conference Finals einziehen würden und vielleicht dann tatsächlich in der nächsten Runde einen riesen Upset bekommen. Dann würde dieses Stigma wahrscheinlich schon so ein bisschen faden und nicht mehr so da sein. Aber bislang würde ich schon sagen, so viel erreicht dann müssen sie aber auch. Ja, das müssen sie aber auch. Also ich finde, wenn du 3 All-Stars im Team hast, beziehungsweise DeAndre Jordan wurde jetzt bisher noch nicht ins All-Star-Team gewählt, aber oder jemand, der in der Konversation jedes Jahr ist, zum Defensivspieler des Jahres, wie auch immer, da musst du auch irgendwann mal in die Conference Finals. Das ist so wie bei OKC, wenn du 2 der Top 6, Top 7 Spieler der Liga, vielleicht können wir uns darauf einigen, im Team hast, dann wäre es eine absolute Schande, in der 2. Runde rauszufliegen. Das geht nicht und das geht bei den Clippers auch nicht. Also ja, die anderen beiden sind halt San Antonio und Golden State auch ein Stück weit übermächtig, sage ich mal. Aber im letzten Jahr haben sie es ja auch gezeigt, dass sie in 7 Spielen durchaus mal einen von beiden schlagen können. Nur dann bin ich da schon, wo wir das beide eher immer kritisch sehen, dass eigentlich nur der maximale Erfolg dann wirklich zählt und der Rest in Amerika dann so ein bisschen untergeht. Aber im Falle der Clippers muss ich schon sagen, also wenn es da jetzt mittlerweile nicht mal in die Conference Finals geht, da muss man das schon als Bust bezeichnen. Sollen wir noch mal kurz ein bisschen die anderen Serien, wir haben jetzt ein paar schon besprochen, ich glaube, wir bleiben konsistent und werden Memphis leider nicht erwähnen, aber ich würde dich doch ganz gerne noch mal fragen, wie du die Serie Houston gegen Golden State siehst, nämlich heute Nacht wird da wieder gespielt, 2-1. Ja. Harden hat tatsächlich genau das gemacht, was manche Leute sagen, ja, Houston gewinnt bestimmt ein Spiel, weil Harden ausrastet und irgendwie den Game Winner swischt. Bang, gesagt, getan. Und dann sieht das schon irgendwie gar nicht mal so super aus, oder? Für Golden State. Houston ist halt mega die Wundertüte für mich. Also von absolut unsäglich katastrophaler Leistung in der Regular Season bis zu solchen Spielen, wo dann eben auch so die offensive Genialität von James Harden entscheiden kann, da ist wirklich alles drin. Und ich weiß jetzt nicht genau, ich habe noch nicht bei meinem Bleacher Report Stream geguckt, ob Steph Curry heute Abend, übrigens für deutsche Fans ist das heute eigentlich ganz gut zu gucken, geht um 21:30 abends schon los, das Spiel, ob der heute wieder dabei ist, das ändert natürlich alles, weil Houston dann eben auch Golden State wieder ganz anders verteidigen muss, als wenn Sean Livingston an der Dreierlinie steht, den du auch mit 2-3 Meter Abstand verteidigen kannst, er absolut keine Dreier schießen kann. Aber wenn Steph Curry noch ein Spiel ausfällt, dann halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass es auch 2-2 stehen könnte. Am Ende des Tages, wie auch gerade bei den anderen Serien, ich glaube, Golden State wird sich da dann doch halbwegs souverän durchsetzen, aber es kann alles passieren. Ne, es muss dann nur irgendwie Steph Curry muss vielleicht nochmal umknicken oder dann ist Draymond Green, der irgendwie einen schlechten Tag hat oder Klay Thompson und auf einmal steht es 2-2 und wenn es ganz schlimm läuft, stehst du mit 2-3 mit dem Rücken zur Wand. Wie gesagt, halte ich nicht für sonderlich wahrscheinlich, aber bei dieser Serie ist, glaube ich, was so den Überraschungsfaktor angeht, echt mehr drin als bei den anderen. Ich bin mal ein bisschen provokativ und sage, wenn Steph Curry nicht spielt, hat Draymond Green immer offensiv einen schlechten Tag. Ich würde so weit gehen und sagen, wenn Steph Curry mit seinem Spacing und seiner einzigartigen Spielweise nicht dabei ist, sinkt die offensive Effizienz von Draymond Green um mindestens 40%, weil er dann einfach auch nicht die Räume hat und er doch recht limitiert ist, jetzt außer Drives und den ein oder anderen Dreier hier und da, dass er sich dann wirklich nicht komplett entfalten kann. Ich glaube, dass das schon recht sichtbar ist, dass dann wirklich eher so Spiele, weiß ich nicht, 7-9-5 oder so rauskommen oder 7-13-8 oder sowas, die nach wie vor sehr gut sind, aber die dann eher die Defensive halt bestimmen, als dass er in der Offensive aktiv wird. Ja, das stimmt. Und ich glaube, Houston muss auch nicht viel doppeln. Also einen eigenen Schuss kreieren, selten bei Draymond Green, kann Klay Thompson natürlich, aber in so einem Spiel kannst du locker mit 30 Punkten von Klay Thompson leben, wenn du die anderen Starter unter ihren Saisondurchschnitten hältst. Wenn Steph Curry nicht dabei ist, wie gesagt, das Spacing ist nicht das gleiche und Houston kann ihren Stiefel einfach runterspielen. Im Gegenteil sogar, Houston kann sich vielleicht sogar den ein oder anderen wilderen Wurf dann sogar nehmen, weil eben ohne Steph Curry auch das schnelle Umschaltspiel dann einfach was anderes ist und Golden State mehr ins Positionsspiel geht als auf Pull-Up-Dreier von Curry. Wir haben gerade Jeff Green an der Linie gesehen und jetzt kann man natürlich behaupten, Doc Rivers ist der letzte GM, der auf das vermeintliche Talent von Jeff Green reinfallen wird und einen First-Rounder abgibt. Wirklich eine Karriere, die ziemlich unbefriedigend gelaufen ist von Jeff Green, was so sein Talentlevel betrifft. Und das ist mir jetzt letztens aufgefallen, als dann eben reported worden ist, dass Thibodeau und Thibs in Minnesota viel Macht bekommen hat, also dann auch noch Head of Basketball Operations. Mr. President. President of Basketball Operations. Das ist wirklich für eine Franchise meiner Ansicht nach kein gutes Model, wenn der Trainer, so gut er auch ist, dann eben gleichzeitig auch die Front Office Decisions macht, weil nicht zu Unrecht Franchise wie die Dallas Mavericks, wie die Golden State Warriors jetzt in jüngerer Vergangenheit mit Ausrufezeichen in Klammern oder natürlich auch die San Antonio Spurs in Archie Buffett, dann eben noch separat General Managers unter Vertrag haben. Das ist ein Vollzeitjob, der 60 Stunden oder so in der Woche halt beansprucht. Und ich glaube, dass das nicht die beste Entscheidung ist. Naja, ich sehe das auch immer schwierig. Also ich bin da auch absolut pro Gewaltenteilung. tatsächlich, weil du kannst... Die wie der Emperor. Ja. Die wie der Emperor. Du kannst nicht Experte für... Also guck mal alleine, wie komplex als General Manager, wie komplex das Salary Cap System ist. Du kannst nicht gleichzeitig in der entscheidend verantwortlichen Position der beste Salary Cap Experte im Team sein, dann auch ein Stück weit auch der Scout, auf den es hinterher ankommt, dann der Spielerentwickler und derjenige, der an der Seitenlinie den Jungs sagt, was sie zu tun haben oder auch auf dem Trainingscourt. Das muss auf mehrere Schultern verteilt werden und ich finde es schwierig. Man sagt ja auch so gerne, der GM Doc Rivers steht dem Trainer im Weg oder umgekehrt. Manchmal ist es ganz gut, wenn die Spielphilosophie auf dem Platz nicht von den Entscheidungen geprägt wird, die das Front Office treffen muss. Und wenn das dann noch eine Person ist, die das dann natürlich auch alles super subjektiv sieht oder die Entscheidungsgewalt für alle möglichen Bereiche des Vereins hat, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Das kann auch gut gehen, aber ich glaube, in den jüngsten Erfolgsgeschichten, seien es die San Antonio Spurs, sei es die Miami Heat, die Dallas Mavericks, die Golden State Warriors, da ist es immer so, dass es die Last oder die Verantwortlichkeit auf mehrere Schultern verteilt war. Klasse gesagt. Kurzversion davon, First Rounder, um Jared Dudley abzugeben, First Rounder, um Jeff Green zu bekommen. Das sind alles so Sachen, die das dann nochmal verdeutlichen, dass das schief gehen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man jetzt eine Behauptung aufstellen möchte, das ist eine Sache, die tatsächlich vielleicht sogar die Clippers daran letztlich hindern sollte, wirklich einen tiefen Playoff-Run zu machen oder um die Championship zu spielen. Das sind diese Sachen, wirklich diese Feuerwehrentscheidungen, ungefähr genauso wie wenn ich höre, dass als Düsseldorfer Mike Büskens jemals noch einmal auf der Trainer oder an der Seitenlinie stehen sollte, irgendwo in der Bundesliga. Geschweige denn bis hin zur Oberliga ist es absolut katastrophal, solche Leute unter Vertrag zu nehmen. Ewige Ewald Linien. Ja, ich war, apropos Ewald Linien, passt gut, ich war am Freitag im Stadion bei Fortuna gegen St. Pauli. Mann, ey. Ab der 60. Minute zu Hause nichts mehr selber gemacht. Ich könnte so abkotzen. Wenn ein Team mit dem Slogan ehrlicher Fußball wirbt, dann weiß man schon, dass man vielleicht eher sich ein paar Altbier mehr trinken sollte und das Geld spart. Ja, habe ich auch gemacht. Also ich habe das Geld nicht gespart, aber trotzdem ein paar mehr Altbier getrunken. Beste Arena in der Liga, wo wir jetzt Rip City gerade sehen im Timeout. Wie heißt die mittlerweile? Modo Center? Nee. Ist es noch Train Arena? Ja. ja, die beste Arena der Liga. Madison Square Garden. Was los? Ja, das stimmt. Ende. Ist halt tatsächlich so. Von der Stimmung, gerade in den Playoffs, klar, OKC und Oakland ist natürlich schön. Aber ich glaube so, was das generelle Feel betrifft, klar, New York ganz, ganz, ganz, ganz weit oben. Aber ich glaube so, der Rose Garden in Portland und Chicago. Oracle. Sind schon so zwei Sachen, die, glaube ich, sehr viel Spaß machen. Sleep Train Arena. Sweet Cookie Palace. Solche Sachen. Oh, Palace of Auburn Hills. Detroit. Oh ja, Detroit. Geile Halle. Haben übrigens auch ein ziemlich cooles Intro. Auch sehr, sehr geile Serie soweit. Macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Spiele geguckt. Sieht man ja auch immer so, wo die Preferences liegen. Ich hatte bislang noch kein Spiel von den Clippers gegen Portland gesehen. Ich glaube, ich habe jedes gesehen von Charlotte gegen Miami. Und glaube ich auch fast jedes von Cleveland gegen Detroit. Wie kann das sein, dass Andre Drummond immer noch so jung ist? Jünger als Tobias Harris, glaube ich. Wirklich? Wie alt ist er? 22? Ja. 22. Wahnsinn, Mann. Jünger als Frank Kaminsky, Mann. Frank the Tank. Krass, oder? Das ist übrigens das erste und letzte Mal, dass ich in den nächsten zwei Jahren Frank Kaminsky hier im Pod nenne. Kalle Grabowski. Justice Winslow, Mann. Hätten sie haben können. Nee, ja. Doch nicht, sagt John. Ja. Nächster Bast. Ist ein enges Höschen, ne? 80-81 für Portland. Jetzt gerade swished Chris Paul zur Einpunktführung für die Clippers. Noch 4 Minuten auf der Uhr. Ja, du Honk, du weißt doch, wie es ausgeht. Eigentlich müssen wir jetzt dranbleiben, weil ich muss ja irgendwann auch ausrasten. Übrigens, die Playoffs, chippy genug dir? Ich freue mich ja immer immens, wenn irgendeiner irgendwie in ein Shopping-Match geht. Finde ich gut. Irgendwie ein paar Double Technicals gibt und so, bin ich ja ein riesiger Fan von. War da schon einiges am Start. Erste Runde, Stanley Johnson gegen LeBron, Isaiah Thomas gegen Schröder, Felton jedes gegen... Jedes Spiel, Dallas gegen OKC. Ja, ich wollte gerade sagen, Felton gegen Steven Adams, ist schon einiges drin. Ein paar Ellbogen sind schon geflogen. Finde ich geil. Ja. Also eine richtige Hassserie, so Clippers gegen Golden State, Mann. Ja, das wird schon schön. Da freue ich mich auch drauf. bin ich auch ein großer Clippers-Fan dann. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben Spurs-Fan, wenn sie jetzt gegen OKC spielen. Ich wünsche mir so sehr, dass sie rausfliegen. Ich habe gar keinen Bock auf die. Jamal Crawford mit dem patentierten Jamal Crawford. Ich springe hoch und fall währenddessen runter und ziehe das And-One. Ich glaube, es gibt keinen Mensch in der gesamten Welt, der so viele 3+1 Jumper getroffen hat. Ist tatsächlich, glaube ich, sogar der offizielle Jamal Crawford-Wurf. Finde ich ein bisschen anstrengend, wenn du so in die Spieler reinspringst und den Kontakt generierst. Ich glaube, das ist eine Sache, die häufiger gepfiffen werden sollte. Ich finde es auch ehrlich gesagt ziemlich nervig, wenn Spieler einfach über 5 Sekunden den Ball halten. Es gibt da so eine 5-Sekunden-Regel, die eigentlich besagt, dass dann abgepfiffen werden sollte. Wann wurde das mal gepfiffen? Ja, nie. Gerade bei so ISOs, LeBron at the top of the key, alle stehen auf, 6. Sekunde, 7. Sekunde, und ich denke, Junge, also ist keiner übrigens, kennt diese. Wo du das gerade sagst, ist übrigens ein Grund, warum ich mir Cleveland-Spiele angucken kann. Weil diese Vollidioten von Cleveland-Moderatoren jetzt gerade nicht kommentieren, sondern weil Playoffs natürlich alles National Games sind. Ja. Aber haben wir auch hier schon ein paar Mal gesagt. Ja, aber es fuckt mich so ab, ich muss es nochmal sagen. Übrigens, ich habe ja eine Viertelstunde auf dich gewartet. Kann man ja auch ruhig jetzt auch mal sagen vor unserer Zuhörerschaft. Hast du mich schön warten lassen, so ein bisschen wie ein Präsident, der immer 10 Minuten zu spät zu den Meetings kommt, damit alle sagen, ah, der Präsident ist zu spät. Bist also mehr oder minder so ein bisschen der Tom Thibodeau des From Downtown Podcast. Alter, ey. GM und Coach zugleich. Sieh zu, dass du nicht unsere First Round Picks wegtradest. Ich habe mir in der Zwischenzeit meine Liste angeguckt und alle Play-by-Play-Announcer der gesamten Liga angeguckt. Das ist jetzt so ein bisschen ziemlich am Rumnörden, aber ich habe tatsächlich eine Top 5 der besten Play-by-Play-Announcer. Wir haben das schon mal gemacht mit Color-Commentatoren, also die Co-Kommentatoren, wo ich gesagt habe, hey, Chris Webber ist da in meinem Power-Ranking recht weit oben mittlerweile, weil einige der anderen Leute, Reggie Miller und Konsorten, für mich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig und nervig werden. Das hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass mit der Zeit man Lust auf Neues hat. Ich habe 2 Klassiker in den Top 5, aber auch 3 Leute, wo du vielleicht sagst, oh, mal schauen. Mike Tirico ist bei mir tatsächlich Nummer 1. Ich weiß, großer Aufschrei jetzt von dir, dass es nicht Mike Green kommt, der kommt auf Nummer 3, aber Mike Tirico ist ein grandioser Kerl, weil er eben beides kann. Er kann dieses wichtiger Dreier versenkt, ich raste ausmachen, aber er kann halt auch einfach Hintergründe geben aus 30 Jahren oder Statistiken aufzählen oder so. Macht mir sehr viel Spaß. Das finde ich ja geil bei diesen Play-by-Play-Announcern, dass wenn die nicht nur vom Zettel ablesen müssen, sondern so viele kleine Schweinereigeschichten noch in der Hinterhand haben, die sie immer mal wieder aus der Mottenkiste rausholen können. Das finde ich macht's auch so ein bisschen aus. Du hast jetzt tief durchgeatmet, weil halt Mike Tirico immer mit Hubie Brown unterwegs ist und Hubie Brown schon halb einbalsamiert ist. Die haben also schon im Prinzip das Grab ausgehoben. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich warte auf den Tag, wo Hubie Brown sagt, okay, das war's. Weil ihn kann ich wiederum nicht anhören, aber Mike Tirico, heads up. Ian Eagle, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Namen kennst du wahrscheinlich nicht, hört sich an wie ein Maskottchen, ist tatsächlich unter der Saison Play-by-Play-Announcer von den Brooklyn Nets und deshalb auch ein Grund, wieso ich gerne die Nets schaue, weil sie ein unglaublich gutes Gespann haben. Sie haben Mike Vitello als Co-Kommentator und während es hier so ein bisschen chippy wird im Viertel, mit Jordan. Pack den nicht an. Hat gerade 3 Sympathiepunkte gewonnen, pack den nicht an. Pack den nicht an, Lilla. aber ein Eagle, wirklich cooler Kerl. Mike Breen, Nummer 3. Matt Devlin von Toronto, den kennst du bestimmt. Der macht auch in der ersten Runde immer National Games. Ziemlich dominante Stimme. Und Dave Pesch. Ja. Also für euch zu Hause, die tief in die Abgründe der Play-by-Play-Announcers. Aber Mike Breen, Mann, komm schon. Geil. Großartig. Ja. Geil. Total. Geile Haare auch. Sehr, sehr geile Haare. Schöne Frisur. Boah, ich kriege wirklich Ekel, wenn ich die Andre Jordan an der Freiwurflinie sehe. Swish! Nein, Brick. Ja, 86 zu 85 ist eng. Portland, 2 Minuten vor Schluss. Eigentlich müssen wir jetzt noch durchhalten und den Rest des Games uns anschauen. Gibt wahrscheinlich auch gar kein Hacker Jordan mehr. Du darfst das ja nur bis 2 Minuten vor Schluss machen. Stimmt. Ich wundere mich gerade ein bisschen, aber gut. Hätten sie vielleicht noch mal mehr machen sollen. Ich habe nur noch 4% Akku auf dem iPad. Du musst das Spiel gleich alleine zu Ende gucken. Okay. Ja, macht nichts. Ich bin auch soweit eigentlich durch. Ach ja, übrigens, um das nochmal fertig zu machen, Marv Albert und Kevin Harlan, so diese Klassiker, kennen wir auch alle noch aus UK. Furchtbar. Ich habe auch eine Liste für dich. Ich bin der letzte Mensch auf dem ganzen Planeten, der mit Game of Thrones angefangen hat. Ja, dann bin ich der zweitletzte Mann. Ich bin bei Staffel 3. Hab gerade Staffel 1 zu Ende geguckt, Mann. Ich bin so hoch, kannst du dir nicht vorstellen. Das letzte Mal war ich so... Oh nein, wir werden auf jeden Fall Spoiler bekommen. Das letzte Mal war ich so hooked bei Breaking Bad. Das war schon echt abartig und peinlich, Mann. Da war ich bis 4 Uhr nachts wach. Ich konnte nicht aufhören. Immer noch wie ein Heroin-Junkie. Aber jetzt gerade... Ich bin so, die ganze Zeit habe ich immer gesagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf, so Fantasy und bla und hab ich auch liegt gesagt. Mir das nicht und alle haben immer gesagt, nein, das ist total egal, das musst du trotzdem gucken. Die ersten beiden Folgen geguckt, Mann, ich kann nicht mehr. Geil. Ich weiß nicht, ich hatte halt echt ein, war aber auch mein Fehler, ich habe das tendenziell gehabt als Serie, dachte ich, okay, man hat ja auch eine Serie, die man mit der Freundin guckt und ich bin halt für Comedies nicht zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Jegliche Art von Comedy kannst du mich jagen. Was? Late Night, Komödien. Top 5 Serien. Sag an. Ich hab noch nie eine Comedy-Serie gesehen. Noch nie. In meinem ganzen Leben nicht. Entourage? Nicht gesehen. Nie mehr als 2 Folgen. Noch nie angeguckt. Werde ich auch nicht machen. Ich habe keinen Bock auf Comedy. Stiehlt mir die Zeit. Was für ein Serien-Nazi, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe keinen Bock auf Comedy. Nein. Entourage bei mir Platz 1, Breaking Bad Platz 2. House of Cards, Platz 3. Ach Quatsch. Hör voll, auf Mann. Diese ganze House of Cards Geschichte. Also ich meine, ich muss dazu sagen, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen hart als Politikstudent und politische Kommunikation und Lobbying und so einen ganzen Scheiß. Ich weiß nicht, das ist mir zu einseitig. Alles ist dunkel, alle Menschen, böses Foul. Eine Minute vor Schluss, großartig. Boah. Macht mir Spaß, sowas. Richtig rausgerumpft, der McCollum. Ja, von Reddick, ne? Kann ich nicht so. Kann aber auch mal häufiger passieren, dass man mal ein paar Playoffs voll raushaut. Nee, Chris Paul, der momentan kaputt getreten auf dem Boden liegt. Und die Frau, großartig, ihr müsst wissen. Die saved ihre Handtasche. Nein, die hat halt 2 Zentimeter Minirock an und es stehen 3 riesige 2,16 Meter Spieler vor ihr und gucken auf den vor ihren Beinen liegenden Chris Paul runter. Großartig. Stark. Oh, der sieht ein bisschen damaged aus. House of Californication, die ersten beiden Staffeln, großartig. So damaged wie dein Power-Ranking, Mann. Alter, ey, was? Entourage, Weltklasse. Breaking Bad, Weltklasse. Brauchen wir nicht, diskutieren wir überhaupt nicht. Okay. House of Cards, okay. Tausch ich aus. Sag ich dir was. Erste Staffel okay, das darf eigentlich nicht passieren, dass ich jetzt nach den Namen suche, wenn ich das scheint ja eine geile Serie zu sein. Erste Staffel Marienhof oder was? Homeland. Hab ich nicht geguckt. Homeland musst du schauen. Hab ich nicht geguckt. Ich habe auch The Wire. True Detective, die erste Staffel. True Detective, großartig. Erste Staffel, ja, Mann. Die ist bei mir auch im Power Ranking mit drin. Eine der besten Sachen, die ich im Fernsehen je gesehen habe, ohne einen Fernseher zu besitzen seit den letzten 5 Jahren. Zweite Staffel habe ich bis heute nicht kapiert. Ich weiß bis heute nicht, wie es geht. Colin Farrell halt nicht der richtige Typ. Nee. Da hält sich übrigens auch CJ McCollum tatsächlich das Kreuzband reißen können. Wenn ich so einen Scheiß sehe, finde ich nicht so cool. Wenn du auf einem Bein landest, imaginär reiße ich mir immer Meniskus, Kreuzband, alles zusammen. Finde ich doch nicht so gut. Aber cool, dass Chris Paul gemacht hat. Muss passieren. Chris Paul schlittert in den Minirock von dieser Frau. Kopf zuerst. Für euch zu Hause, die ihr uns hört. Er schlittert Kopf zuerst in den Minirock. Ich hoffe, ihr hört das nicht laut, wenn ihr Freundin zu Hause habt. Das musste jetzt nicht sein. Besten Serie. Ähnlich. Dein Ranking. Beste Serie. Ja. Clippers gegen Portland. Platz 5. Beste Serie tatsächlich. Können wir mal drüber sprechen. Eine der großartigen frühen Serien in der ersten Runde war auf jeden Fall Chicago gegen Boston. Wo, wie hieß er denn noch mit Vornamen, Mann? Nicht Aaron Gordon, das ist ja schon peinlich. Der Gordon, der kleine Brite von Eric. Chicago. Ach so, So schnell, so ist unser Gedächtnis schon kaputt, dass wir diese krasse Serie nicht mehr wissen. Ben Gordon, Mann. Ben Gordon, Bang. Richtig. Ja. Hast immer bei 2K genommen, immer geswischt. Das war eine geile Serie. Boston gegen Chicago. Jedes Spiel, glaube ich, ist in den letzten 4 Spielen war es, gab es irgendwie 7 Overtimes oder so. Das war echt richtig intensiv. Peak Powers von den Boston Big Three. Joakim Noah hat sich wenig Freunde gemacht, so wie in seiner kompletten Karriere. War das Championship Jahr? Ja, ich glaube schon. Oder halt Finale gegen die Lakers. Ja, 2008, ne? 2009? Ja. Ja. Luol Deng hatte da noch Knie. Schön. 2% Akku beim iPad. Ja, jetzt muss CJ steht McCollum 88, die 85 für Portland. Jetzt kann er closen an der Freiwurflinie. Es steht, glaube ich, jetzt tatsächlich auch Donald Sterling, wie würdest du handeln, steht noch drauf. Vielleicht in deine 2 Cent dazu. Wenn du dich jeden Tag aufregen würdest. Ah, DeAndre Jordan fast mit dem Dreier. Würdest du dich jeden Tag so aufregen, dass das tatsächlich irgendwie deine Performance beeinflusst und du da mental beeinflusst werden würdest in deinem Spiel? Nö. Wir müssen doch jetzt noch die Zeit überbrücken. Ja. Oder wir machen einfach Schluss. So, scheiß auf das Ergebnis. Ich spur mal vor. Mir. Ja, warte, ich sag's dir. Warte, ich spur mal 30 Sekunden vor. Das genaue Ergebnis kenne ich auch nicht mehr. Portland holt sich das. Ja, Portland gewinnt das Ding. Ja. 2-1. Ist so ein klassisches, heutiges Finish, so wenn du denkst, ah, jetzt wird's nochmal spannend und es gibt einen Game-Winner und dann gibt's nur Freiwürfe und am Ende verdattelt einer den Ball. Ja, in and out von Redick. Sonst wäre es nochmal eng geworden mit 45 Sekunden, aber dem war nicht so. Oh, ja, ich sehe gerade, ich habe es jetzt, ist jetzt auch komplett egal. Mason Plumlee, was hat der denn da rausgehauen, Mann? 6 Punkte, 21 Boards, 9 Assists. Big White Hope. Krass. Vanilla Thunder. Oh, Blake mit einer Stink-Serie jetzt die letzten beiden Spiele. Ja, der kommt noch, warte mal ab. Ich bin richtig persönlich angegriffen, Mann, über meine Serie in Top 5. Paul Pierce, 5 Minuten 0 von 2, dann. Du brauchst nichts mehr zu befürchten, Marius. Schreib es bitte in Capital Letters auf, Paul Pierce, bitte. Ich werde mich niemals mehr zu Paul Pierce äußern. Niemals. Bitte, wir müssen den Hörer herausfinden, der dich dazu gebracht hat. Der ist ja tief in deinem Kopf drin. Wirklich. Richtig, richtig in meinem Kopf drin. Ich werde mich dazu nicht mehr äußern. Zur Personalie Paul Pierce werde ich mich nicht mehr äußern. Ey, wenn du einen Joghurt öffnest, 3 Wochen lang stehen lässt, offen, in deinem Kühlschrank, Mann, den kannst du eher noch essen, als dass du Paul Pierce aufstellst. Abwarten, mein Freund. Ey, der ist so dann, oh Mann. Naja, lassen wir es gut sein. Ich hoffe, ihr habt's gemocht. Fuck, 1860 hat gewonnen, Mann. Jetzt sind wir richtig. Und nächstes Mal dann wieder mit ein paar News. Sagt uns, gibt uns mal Feedback, zu lang, zu kurz. War witzig, war nicht. Wir haben ein bisschen über ein paar andere Sachen gesprochen. Gebt uns mal meine Liebe Serie zu Top Comedies. Kommt schon. Gebt uns mal wirklich eure Top 5 der besten Serien. Das kann ich so nicht. Wer bis zum Ende durchgehalten hat, die 3 Leute werden vielleicht sich überlegen, bei Facebook was zu posten und tatsächlich die Top 5 Serien. Also wenn ihr, ohne jetzt Aufforderungen in unserem Facebook-Post, die Top 3 Serien einfach unter irgendeinen Post postet, kriegt ihr jede Menge Liebe von uns, weil das heißt, ihr habt tatsächlich bis zum Ende gehört. Ja. Noch mehr Liebe gibt's. Wird jetzt schon so ein bisschen Böhmermansch hier. Ja, das stimmt. Bei uns. Noch mehr Liebe gibt's, wenn ihr uns bei iTunes ein bisschen Liebe zeigt. Wir wollen noch ein bisschen klettern. Das wäre wirklich großartig. Als Dank werden wir uns Kopf vorwärts in euren Rock rutschen lassen. Alter, ey. So, einen jugendfreien Sonntag wünschen wir euch. Wir hören uns in ein paar Tagen. Fleißig vor den Fernseher heute 2 frühe Spiele. 1:07 und 21:30. Das passiert nicht so oft. Also Glotze an, Chips auf, Pizza bestellen und Playoffs gucken. Bis nächste Woche. From Downtown. Reingerutscht. Ah.